Kein anderes Kartenspiel ist von so vielen Geheimnissen und Spekulationen umgeben wie das Tarot. Es wird behauptet, das Blatt habe die außergewöhnliche Macht, Rat zu erteilen und die Zukunft vorherzusagen. Und eine Theorie besagt, dass Sinti und Roma das Tarot nach Europa brachten. Der englische Begriff für Sinti und Roma, Gypsies, leitet sich ab vom Namen Ägypten, wo sie als wandernder Stamm ihren Ursprung haben sollen. Und so sollen auch das Tarot und seine Symbolik ägyptische Wurzeln haben. Sinti und Roma spielen also in dieser Vorstellung eine zentrale Rolle. Doch das älteste erhaltene Tarotblatt stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, nach dem Aufkommen der gewöhnlichen Spielkarte. Es wurde für den Herzog von Mailand, Filippo Maria Visconti, gefertigt, der damals als reichster Mann Italiens galt. Die handgemalten Blätter, die vom Adel verwendet wurden, waren extrem teuer. Jede Karte war ein Einzelstück. Historiker glauben, dass das Tarot eine Erweiterung des gewöhnlichen Blattes durch eine Serie von sogenannten Triumphi oder Trumpfkarten darstellte. Diese neue spezielle Kartenfarbe schlug alle anderen Farben. Sie triumphierte, weshalb sie Triumphi oder Trümpfe genannt wurden. Bei den Trümpfen handelte es sich um einen Satz von 22 Karten, von denen jede ein symbolisches Motiv trug. Sie wurden zu den 52 Karten eines gewöhnlichen Spiels hinzugefügt, mit seinen 4 Bild- oder Hofkarten pro Farbe. Eine weitere Bildkarte, der Narr, brachte ein Standard-Tarotblatt auf 78 Karten. Dies ermöglichte raffiniertere und komplexere Spiele, ähnlich dem modernen Bridge. Tarotkarten wurden also erfunden, um mit ihnen zu spielen, nicht für okkulte Praktiken oder zum Wahrsagen, wie viele glauben. Die Tarotkarten verbreiteten sich ähnlich rasch in Europa wie zuvor die gewöhnlichen Spielkarten. Was sie so außergewöhnlich machte, war die eindrucksvolle Bildersprache der Trumpfkarten. Da ist diese Symbolik, die die Erfinder der Tarotkarten im frühen 15. Jahrhundert in ihre Bilder banden. Leider haben wir den Schlüssel zu ihrem Verständnis verloren. Ohne endgültige Erklärung für die Bildsprache des Tarots gab es heftige Spekulationen darüber, wer diese Symbolik entwickelt haben könnte und zu welchem Nutzen. Die Rätsel um die Geheimbünde und die mysteriöse Symbolik des Tarots passen gut zusammen. Es ist kein Wunder, dass Historiker und Menschen, die sich mit Geheimbünden beschäftigen, die Tarotkarten mit ihnen in Verbindung bringen. Eine der langlebigsten Legenden rankt sich um die mächtigen und geheimnisvollen Tempelritter. Sie waren eine Gruppe von Ordensrittern, die kurz nach dem ersten Kreuzzug im 12. Jahrhundert gebildet wurde und die in Jerusalem den Heiligen Gral und andere religiöse Geheimnisse entdeckt haben soll. Sie brachten aus dem Orient Gegenstände, Kunst, eine Bildersprache und Glaubensinhalte mit, die den Europäern damals völlig fremd waren. Es wird behauptet, dass die Tarotkarten Symbole der Templer enthalten. Es gibt das Templerkreuz und den Kopf Baphomets, der nach Meinung vieler die Teufelskarte beeinflusst haben soll. Die Templer wurden ja beschuldigt, Baphomet anzubeten. Baphomet ist eine mythische Figur, die oft mit einem Ziegenkopf dargestellt wird und die Templer bei ihrem Initiationsritus als Götze verehrt haben sollen. Als der Templerorden Anfang des 14. Jahrhunderts gewaltsam aufgelöst wurde, sollen sie ihre Geheimnisse in den Tarotkarten verschlüsselt haben, um sie der Nachwelt zu überliefern. Geheimbünde sollen das Tarot erfunden haben, um ihre Lehren einerseits zu verschlüsseln und sie dennoch gleichzeitig verbreiten zu können. Doch diese Theorien werden von den meisten Historikern abgelehnt. Der Templerorden wurde aufgelöst, bevor das Tarot aufkam. Die Theorie, dass sie aus dem Untergrund ihre Ideen durch das Tarot verbreiteten, scheint sehr fraglich. Historiker nehmen an, dass die Bilder des Tarots schlicht kulturelle Moden des 15. Jahrhunderts widerspiegeln. Das Italien der Renaissance erlebte eine Wiedergeburt der Kunst und besann sich auf das Wissen und die Erfahrungen der Antike. Die Renaissance war eine Zeit, in der viele Geistesströmungen zusammenliefen. Alchemie, Astrologie und auch die jüdische Kabbala wurden von den Philosophen der Renaissance aufgegriffen. Die Symbole des Tarots waren relativ bekannt. Den Menschen der Renaissance waren sie vertraut, selbst für die Ungebildeten waren sie leicht zu verstehen. Diese Symbolik mag für die Menschen der Renaissance klar gewesen sein. Dem modernen Betrachter jedoch erscheinen viele der Bilder befremdlich. Es ist rätselhaft, warum der Künstler den Tod in Form eines Skeletts in ein Kartenspiel integriert, das eigentlich für Spaß und Spiel stehen sollte. Neben dem Tod gibt es noch andere finstere und geheimnisvolle Karten im Tarotblatt. Den brennenden Turm, den Teufel und den Gehängten. Doch dieser war in Italien sicher ein gewohnter Anblick. Wenn jemand kopfüber an einem Fuß aufgehängt wurde, so bedeutete dies, dass er wegen Hochverrats verurteilt war. Andere glauben, die Bedeutungen seien grundsätzlicher. Dass es sich um überlieferte Archetypen handelt, die lediglich der Zeit und der Kultur angepasst wurden. Hinter dem augenfälligen Bild steckt eine Botschaft, die Bedeutung der Karte. Und die hat sich im Grunde nicht verändert. Es geht immer noch um dasselbe, um das menschliche Bewusstsein und die Art, wie wir auf die Welt reagieren, in die wir geboren wurden. Es sind Bilder, die Konzepte wie Eitelkeit, Tod, Liebe und Schicksal darstellen. Doch trotz ihrer aufwendigen Gestaltung scheint es, als wären die Tarotkarten hauptsächlich für gewöhnliche Spiele verwendet worden, die dem modernen Bridge ähnelten. Erst im 18. Jahrhundert wurde das Tarot plötzlich völlig anders interpretiert. Die Menschen entdeckten das Wahrsagen durch Karten. Und Tarotkarten boten natürlich viele Bilder und Anspielungen. Sie wurden sehr beliebt bei Kartenlegern und Okkultisten. Es überrascht nicht, dass die Leute auf die Idee kamen, man könne mit ihnen die Zukunft voraussagen. Die Verwendung der Tarotkarten zum Wahrsagen wurde im 18. Jahrhundert vor allem von einem Mann populär gemacht. Dem früheren Pariser Saatgutverkäufer Alliette. Er kehrte seinen Namen um, um noch geheimnisvoller zu wirken. Etea, wie er nun hieß, wurde zu einem der ersten und einflussreichsten professionellen Kartenleger. Er schuf ein Tarotblatt, das er als korrigiert und als im Einklang mit dem angeblichen altertümlichen ägyptischen Original bezeichnete. Etea ordnete jeder Karte mehrere Bedeutungen zu. Die Teufelskarte, die er Force Majeure nannte, stand für große Macht oder Kraft. Oder umgekehrt für Schwäche oder Belanglosigkeit. Je nach der Position, in der eine Karte durch das Legesystem auftauchte, konnte sie eine neue Bedeutung erhalten, die Widrigkeiten des Lebens, Hoffnungen und Ängste aufdecken oder sogar die Zukunft offenbaren. Eteas Methode des Wahrsagens hatte großen Einfluss auf seine Nachfolger und sein Blatt wird bis heute verwendet. Doch in vielerlei Hinsicht war das Wahrsagen erst die Spitze des Eisberges. Das Tarot erregte auch die Aufmerksamkeit der Anhänger des Okkulten, die etwas gänzlich anderes in den mysteriösen Symbolen der Karten sahen. Heute wird das Tarot offenkundig mit Wahrsagerei und Okkultismus in Verbindung gebracht. Doch seine Verbreitung begann als gewöhnliches Kartenspiel. Dann im späten 18. Jahrhundert begannen die zwei französischen Gelehrten Antoine Cour de Gebelin und der Comte de Mellet das Tarot zu studieren, um seine Symbolik und Geschichte zu verstehen. Cour de Gebelin war ein französischer Freimaurer des späten 18. Jahrhunderts. Er war es, der das Tarot in den Okkultismus brachte. Seine Interpretation des Tarots war stark durch seine Faszination für das alte Ägypten beeinflusst. Er schrieb ein Buch, in dem er behauptete, das Tarotblatt sei das Buch von Tod, das aus der brennenden Bibliothek von Alexandria gerettet und geheim gehalten worden war, bis es plötzlich in der Form des Tarots wieder auftauchte. Das Buch von Tod ist nach der ägyptischen Mythologie das Buch des Gottes der Weisheit, in dem die Quelle allen Wissens liegt. Es gibt dafür natürlich keinen Beweis, aber es gibt gewisse Hinweise darauf, dass es einen indirekten Einfluss von Ägypten über das Judentum und die Kabbala gibt. De Gebelins Theorie, das Tarot sei ein okkultes Buch, wurde bald von anderen französischen Okkultisten wie dem Autor Eliphas Lévy übernommen, der annahm, die 22 Trümpfe des Tarots bezögen sich auf die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Lévy glaubte, das Studium des Tarots würde die uralten Geheimnisse der Kabbala offenbaren. Es zeigt eine Folge von 22 Bildern von Archetypen, die die menschliche Existenz beschreiben. Es ist durchaus möglich, dass es sich um verschlüsseltes, altes Wissen handelt, das in der Verkleidung eines unbedeutenden Kartenspiels die Zeiten überdauern und vor dem unsanften Zugriff der etablierten Kirchen geschützt werden sollte. Oder es könnte einfach ein belangloses Kartenspiel sein, das im Verlauf der letzten Jahrhunderte mit Bedeutung aufgeladen wurde. Doch die Möglichkeit, dass das Tarot den Schlüssel nicht nur zum Verständnis der Vergangenheit, sondern sogar zur Vorhersage der Zukunft enthalten könnte, macht es ausgesprochen verführerisch. Während des 18. und 19. Jahrhunderts verbreitete sich diese Interpretation des Tarots über ganz Europa. In England begannen einflussreiche Okkultisten, eigene Blätter zu gestalten. Arthur Edward Waite ist wahrscheinlich der bekannteste Tarot-Anhänger des 20. Jahrhunderts. Eine seiner Erfindungen war es, jede der Tarotkarten zu bebildern. Nicht bloß die Hof- und die Trumpfkarten, sondern auch die Zahlenkarten. So konnte man jede Karte des Blattes an ihrem Bild erkennen. Arthur Edward Waites Version des Tarots wurde zum gebräuchlichsten Blatt weltweit und inspirierte viele andere. Aleister Crowley, ein ehemaliger Schüler Waites, schuf sein eigenes, spezielles Blatt. Seine Ausführung war radikal und revolutionär. Sie definierte neu, was das Tarot darstellt und zeigte, dass er ein Meister des Fachs war. Aleister Crowley erschuf zusammen mit der Künstlerin Freda Harris ein originelles, okkultes Tarot. Es dauerte 5 Jahre, das Blatt zu malen. Das Crowley-Blatt hat eine ganz andere Stimmung. Es ist vergeistigter und geheimnisvoller. Es ist viel komplexer. Viele finden es regelrecht schaurig und beunruhigend. Es ist mächtig, also beunruhigt es. Wenn es nicht beunruhigen würde, hätte es nicht viel Wert. Und dasselbe kann man über Filme sagen, über Musik oder Literatur. Wenn es keine Emotionen hervorruft, hat es seine Aufgabe nicht erfüllt. Durch Okkultisten des 20. Jahrhunderts wie Waite und Crowley wurde das Tarot weithin zugänglich und erreichte eine breitere Öffentlichkeit. Uneingeweihte an das Tarot heranzuführen, war von Waite und Crowley beabsichtigt. Das war der Zweck ihrer Blätter. Man brauchte aber immer noch ein gewisses Vorstellungsvermögen, um zu verstehen, was die Bilder bedeuteten. Heute nutzen viele Okkultisten das Tarot, um das Studium ihrer eigenen spirituellen Traditionen zu erweitern und zu vertiefen.